Und dann doch nochmal ein Wort zur CDU und ihrem Wahlkampfsong an jedem neuen Tag. Sag ich mir Sonne statt Regen. Das ist auch nur die Überleitung zum nächsten Wahlkampfsong, den wir spielen werden. Und Achtung, das ist eine echte Rarität. Einige von euch kennen den bestimmt schon, weil es, glaube ich, ein relativ, sagen wir mal, ein großer YouTube-Klassiker ist. Der Song heißt Sonne statt, Achtung, Reagan. Der ist aus den 80er Jahren, aus einem der ersten Wahlkämpfe von 82, aus einem der ersten Wahlkämpfe der Grünen, als die Grünen nämlich noch eine Friedenspartei war und keine Kriegseinsätze mit unterstützt hat, hat sie sowas gespielt. Und keine Angst, das ist jetzt auch wirklich, wirklich, wirklich, es sei denn, ihr wollt auch nochmal drüber reden, das letzte Mal, dass wir über diese Bundestagswahl reden. Viel Spaß. Aus dem Land, das sich selbst zerstört und uns den Way of Life diktiert, da kommt Regen, bringt Waffen und Tod und hört er Frieden, sieht er rot. Er sagt als Präsident von USA, Atomkrieg ja, bitte doch und da. Auf Polen, Mittelosten, Nicaragua, er will den Endsieg, das ist doch klar. Doch wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob West, ob Ost, auf Raketen muss Rost. Wir wollen Sonne statt Regen. Im Osten reizen, die auch nicht mit Atomen geizen. Doch dein Krieg um hirnverbrannte Ziele, der läuft nicht wegen, wir sind viele. Hau ab mit deinen Nuklearstrategen, deinen Russenhass an deinen Strahlenregen. Mensch, Glitterfest, der Film ist aus, nimm die Raketen mit nach Haus. Denn wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Kalten Kriegern die Pest. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob Ost, ob West. Kalten Kriegern die Pest. Dieser Regen kommt als Mann der Rüstungsindustrie, but the people of the states don't want it, nie. Und den wahren Frieden wird's erst geben, wenn alle Menschen ohne Waffen leben. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob West, ob Ost, auf Raketen muss Rost. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob Ost, ob West, keinen Krieg an die Pest. Wir wollen Sonne statt Regen. Ja, hier sind wir mal wieder spontan vorbei und spontan wieder drauf. Und währenddessen wurde sich weitere Musik gewünscht. Das läuft heute wie geschmiert. So viel Feedback hatten wir, glaube ich, seit wir senden, insgesamt zusammengenommen noch nicht. Aber wir freuen uns. Man muss aber auch sagen, wir haben auch noch nie so aktiv dafür die Werbetrommel gerührt. Wir sagen eigentlich immer, Feedback ist herzlich willkommen, ob es nun technische, musikalische oder innerliche Sachen sind. Ihr seid immer eingeladen. Aber wir wissen ja selber, wie das ist, ne? So einen Aufruf denn auch mal ernst zu nehmen und sich quasi selber auch zu überwinden. Das kostet. Naja, schön, dass es heute klappt. Ja, und was dementsprechend jetzt klappt, ist, und zwar wurde sich Zwölftonmusik gewünscht. Aber bevor wir zur Zwölftonmusik kommen, doch nochmal zu der mindestens zwölftönigen Musik von eben. Weil so ganz kann ich, finde ich, diesen Josef Beuys, den kennt ihr ja wahrscheinlich, zumindest die Kunstinteressierten unter euch dann doch, irgendwie ganz berühmter deutschsprachiger Künstler aus den 80ern, aber der ist auch heute noch in viel ausgestellt zumindest. Der ist eigentlich ganz spannend, der Mensch, aber diesen Wahlkampfsong, also ich finde es schon auch mit Betracht, auch damals hat er sich natürlich verhoben, wenn er sagt, also wenn er sozusagen diesen Dualismus aufzumachen versucht zwischen Sonne und Reagan, denn nichts weiter ist es ja, das Gute und das Böse reichen sich die Hand, oder eben auch nicht. Keine Ahnung. Da kann man sicherlich noch viel reininterpretieren bei Boys, genauso wie bei Reagan. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer Situation wie beispielsweise im Faschismus. Er sagt ja irgendwie auch, er will den Endsieg, das ist doch klar. So klar war das, glaube ich, nie, dass die den Endsieg, die Amis den Endsieg wollen oder der Westblock oder wer auch immer da als Übermacht imaginiert wird. Marius schüttelt schon den Kopf. Ja, natürlich ist der Endsiegbegriff schwierig belegt und ich glaube, wir haben jetzt diesen Punkt erreicht, ich habe den Namen leider vergessen, in jeder langen Diskussion taucht irgendwann ein Hitler-Vergleich auf. Ja. Der wäre jetzt, aber... Goldhagen vielleicht. Ich glaube, diese Idee vom Ende der Geschichte, dass der Westen, die freie westliche Welt übrig bleibt und in gewisser Weise also diesen endgültigen Sieg davongetragen hat, liegt zumindest nicht ganz fern. Aber bevor wenn du schon Ende der Geschichte sagst, dann möchte ich aber auch die Quelle hören, Marius. Fukuyama, können wir haben. Aber bevor wir jetzt also uns im Kopf und Kragen schwätzen, hören wir 12-Ton-Musik. Ausgegebenen Anlass. Oh Gott! Auf geht's. Anmutig und heiter von Arnold Schönberg. Quintett für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott. Geht auch nur 9 Minuten. Viel Spaß! Wir sind ja immer offen für Neues. Ist Kunst! Thank you. Thank you. So, das war die Zwölftonmusik und weil das so ein gemütliches Lied war, ist jetzt der PC mal kurz abgeschmiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass er gleich wieder da ist.